Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fange sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Elektroball, Dick, Dani, Doran, Menki, Isaflor, Radfratz, Ibitak, Taubsi, Golking, Blitza, Dragoran, Neola, Bonita, Aquan, Aquaboss, Meppo. Komm, schnapp sie dir. Pokémon. Ich reise durch das Land, ich suche weit und breit. Die Kraft, die in ihnen steckt, wird durch mich befreit. Omot, Quapsel, Nidorino, Enteron, Bisaklor, Slimer, Satenia, Lavados, Niloking, Porenta, Abra, Pomelov, Kingler, Rihorn, Pixie, Knollelauf. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Zubat, Rasach, Mauzi, Onyx, Kleinstein, Galoppa, Magneton, Relaxo, Kengar, Tangela, Goldini, Habitax, Mok, Mok, Europe, Garados, Lamos. Komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Kabutus, Nobilikat, Paraseba, Radikal, Magnetilo, Kadabra, Utrigaria, Ditto, Austus, Raupi, Sandan, dieser Sandomanda, Geowatz, Pikachu. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich. Sinsala, Dodo, Blutzug, Maschok, Gamma, Hypno, Elektrik, Flamara, Turtok, Quapuzzi, Myra, Platromato, Raichu, Nidoqueen, Clefensa, Starmie. Woo! Die Hälfte haben wir und es klappt wirklich super. Moment, was meinst du mit wir? Ich mach schließlich die ganze Arbeit. Jetzt aber los! Safcon, Knorra, Kokuna, Bipi, Dodri, Simon, Giflor, Krabi, Schlurp, Taurus, Honliu, Nidoran, Macholo, Mushas, Porygon, Nacha. Komm, schnapp sie dir. Dorina, B-Boy, Polo, Shiki, Chanera, Pokémon, Parsec, Obi, Slimog, Hugo, Tabuga, Paras, Vulpix, Rizoros. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Doch ich will Pokémon Meister sein, das ist mein Ziel. Glurak, Machumai, Pinsir, Smogon, Dickdri, Golbat, Stern, du Kauper, Doppel, Nona, Rettan, Amoroso, Sichlot, Tintra, Dragonir, Magma. Wow, jetzt noch bald tief durchatmen. Mach die Lippen locker! Nur noch 24, dann haben wir's! Also gut aufpassen! Sondama, Kikli, Entonakani, Eboli, Kokowai, Kaputops, Zapdos, Stratini, Fukano, Pantibus, Dragosso, Georg, Volto, Ball, Duflor! Gleich haben komm, wir's! Komm, schnapp sie dir, Pokémon! Glutexo, Shillong, Mewtwo, Aerodactyl, Ammonitas, Fleckmon, Taubos, Arbok, Leute, das war's! Komm und schnapp sie dir, Pokémon! Komm und schnapp sie dir!